Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Und wir sind die Redaktion Live-Sendung. Wir sind die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Wir, das sind heute mit mir im Studio, ist heute Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik begleitet uns wie immer Felix Jakowitz. Und ja, heute sind wir nur zu zweit. Männerclub heute zum ersten Mal in der Form. Sabine, unsere Mitredakteurin, die weilt gerade noch in Hamburg oder vielleicht auch wieder zurück. Und Antje ist zurzeit familiär stark eingebunden. Deswegen tragen wir beide die Sendung. Was unsere Sendung heute, der Titel heißt heute Innovation und Grundeinkommen Teil 2. Ja, wir hatten schon Teil 1, der hieß Rackern bis zum Umfallen. Und der zweite Teil trägt den Titel Neue Wege der Wohlfahrtsentwicklung. Und um Ihnen das Ganze einen guten Einstieg zu geben, werden wir zuerst so ein wenig die letzte Sendung zusammenfassen. Und dann wollen wir betrachten das irregeleitete Innovationsverständnis, das sich in unserer Gesellschaft breit gemacht hat. Dann Wege zur wohlstandsfördernden Innovation und dann das Thema Grundeinkommen als Innovation oder Innovation durch Grundeinkommen. So, wenn wir das Ganze versuchen, Ihnen zu vermitteln im Laufe dieser Stunde. Und zum Ende der Sendung kommen wir wie immer zu unseren Hinweisen, Tipps und Terminen. Zum Einstieg, um ein bisschen uns zu lockern und ein bisschen Spaß zu haben, nette Musik, haben wir den Titel Jazz von Ran Rom. Nette Klänge von Ram Rom ist die Gruppe. Zum Einklang unserer Sendung, heute zum Thema Teil 2, neue Wege der Wohlfahrtsentwicklung im Bereich Innovation und Grundeinkommen. Der Ausgangspunkt unserer letzten Sendung, die den Teil 1 gebildet hat, war ja ein Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 6. März. Der Titel des Artikels hieß Exportschlager. Vielleicht kannst du, Jochen, kurz noch zusammenfassen, was denn der Inhalt des Artikels war. Ja, also der Artikel nahm Bezug darauf, dass eben die Bundesrepublik Deutschland 2013 einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt hat von rund 200 Milliarden Euro und damit überhaupt von allen Ländern auf der Erde den höchsten Leistungsbilanzüberschuss erzielt hat. Vielleicht war es sogar der höchste Welt. Also jedenfalls für Deutschland war es noch nie es so viel. Es war der höchste der Welt und der höchste für Deutschland, also allzeit hoch. Ja, und also die Volksrepublik China lag nicht weit drunter, aber sagen wir mal, da die ja nun 1,3 Milliarden Einwohner hat, sind da die Relationen schon etwas anders. Und nun war es so, dass sich eben die Europäische Kommission veranlasst sah, jetzt doch auch Deutschland gegenüber eine Rüge vorzubereiten, weil Deutschland damit ganz eindeutig gegen die Regeln verstößt, die man da im Maastrichter Vertrag, denke ich, vereinbart hat. 6% des Bruttoinlandsprodukts darf der Export- oder der Leistungsbilanzüberschuss betragen. Da waren wir jetzt schon weit drüber und auch vorher, das Jahr vorher war man auch schon drüber gewesen. Und da hat sich dann die Europäische Kommission das mal näher angeschaut, was läuft denn da eigentlich, und hat halt eine für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland eigentlich recht betrübliche Entdeckung gemacht, oder was heißt, ein Bild gezeichnet. Wir wissen es eigentlich schon, nämlich dass eben wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da sehr wenig davon haben. Also dass eben, sagen wir, das Lohnniveau, das hat nach Berechnungen inflationsbereinigt jetzt so im Großen und Ganzen das Niveau von des Jahres 2000 erreicht. Diese hohen Gewinne, die hohen Einnahmen bei den Exporten, die da erzielt werden, die kommen bei den Beschäftigten nicht an. Das macht auch gerade einen der Aspekte aus, warum das überhaupt so laufen kann. Und zudem wurde halt weithin in der Infrastruktur gespart. Der Staat baute zurück, Leistungen wurden zurückgestürzt und andererseits mussten dann dieselben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Steuerzahlerinnen, Steuerzahler dann einspringen indirekt, als dann die großen Banken ins Wanken kamen. Das heißt, diese hohen Überschüsse haben etwas zu tun mit, das ist der nächste Punkt, mit Finanzanlage, mit Finanzspekulation. Das heißt also, die Überschüsse wurden in Finanzanlagen stark gebunkert, statt dass sie wieder investiert wurden. Und als die dann in die Krise gekommen sind, dann musste der Staat eingreifen, um letztendlich die Finanzvermögen zu stabilisieren. Ja, und zwar gewissermaßen mit unserem Geld oder mit uns als Bürgen, ne, bei dem ganzen Zirkus. Wo wir alle als Steuerzahler dann einstehen müssen. Ja, sodass wir also eigentlich doppelt nichts davon hatten. Wobei eben auch sehr auffiel, wie wenig eigentlich von den Einnahmen, die da über die Exporte erzielt werden, investiert wird. Na, also dass das höchstens ein Viertel ist und dass also drei Viertel als Kredite vergeben werden oder überhaupt in die Finanzanlage gehen. Was natürlich auch etwas Sorgen macht, auch sagen wir im Hinblick dann natürlich auch auf die Zukunft Deutschlands, weil wenn nicht investiert wird, wie soll das dann künftig weitergehen? Und nee, und da war ja dann auch so das Thema der Instabilität, also dass uns so aufgefallen ist, da entsteht eigentlich nach zwei Seiten hin so eine chronische Instabilität. Du hattest dann so eine schöne Zeichnung gemacht, so eine Exponentialkurve, und vielleicht magst du davon ein bisschen erzählen. Ja, also diese Situation der Entwicklung, dass eben viel Geld in den Finanzmarkt geht und die arbeitende Bevölkerung, also eigentlich der Mittelbau der Gesellschaft, die bürgerliche Mittel, doppelt, also zum einen mal wenig an diesen Gewinnen partizipiert und zum anderen auch noch an der Erhaltung dieser Vermögen, dieser Finanzvermögen dann auch noch herangezogen wird durch die staatliche Rettung, führt natürlich dazu, dass zum einen mal die Vermögen bei den Wohlhabenden weiterhin stark wachsen, während natürlich der Mittelschichtsbereich in die Gefahr kommt, dass er verarmen kann, dass letztendlich die armen Schichten auch noch stärker nach außen gedrängt werden. Interessant übrigens, diese ganzen Themen sind gestern in den Medien besprochen worden, dadurch, dass es gibt ein Institut, das heißt LIS, Lissabon Income Studies oder sowas heißt das, oder die eben Länder untersucht haben, die Entwicklungen von den verschiedenen Einkommensgruppen. Und für Deutschland ist es so, dass im Mittel die Einkommensentwicklung der letzten 20 oder 30 Jahre bei 0,3% gelegen hat im Durchschnitt. Und also vor allem der Bereich des Niedriglohnsektors hat da eine Stagnation über die ganze Zeit erfahren. Jetzt keine Reduzierung, aber die einzigen, die Einkommenszuwächse haben, ist die obere Hälfte des Einkommensbereiches. Und das ist natürlich schon eine schwierige Entwicklung. Von der Seite haben wir hier wirklich eine Überakkumulation von Geldkapital auf der einen Seite und einhergehend tut das Ganze mit der Zerklüftelung des gesellschaftlichen Lebens. Also Arbeitslosigkeit, Niedriglohnsektor, Prekarisierung sind Begriffe, die damit einhergehen und die unsere gesellschaftliche Entwicklung seither prägen. Ja, das Ganze hat natürlich eine Krisenhaftigkeit. Vielleicht kannst du da was zu sagen zu dieser Krisenhaftigkeit. Also erstmal möchte ich noch hinzufügen, ich meine, du hast von den Mittelschichten gesprochen, diese armen Schichten, die wurden ja im Grunde durch diese Politik sehenden Auges geschaffen. Also das ist so das Ergebnis der letzten Jahrzehnte, dass sich überhaupt dieser Teil der Bevölkerung erschien. Das ist dann auch bitter, weil diese Menschen im Grunde die Zeche zahlen müssen für den Produktivitätsfortschritt, den wir als Gesamtgesellschaft haben. Ne? Und die Krisenhaftigkeit wirkt sich doppelt aus. Ne? Auf der einen Seite hat man halt Geldvermögen, die man nicht investieren will. Dass man nicht investieren will, ist angesichts der Nachfrageschwäche in Deutschland, in der Binnennachfrageschwäche verständlich auch. Und dann gibt es ganz häufig eine Flucht in die Sachwerte. Also das macht sich dann hier in München ganz konkret bemerkbar, dass Immobilien gekauft werden, dadurch die Immobilienpreise hochziehen, dann mit den Mieten im Gefolge. Und so dass das auch sehr anschaulich wird, also man kann richtig sehen, das Geld ist da, es wird auch an außerordentlich teuren Stellen wie an der Leopoldstraße hier in München gebaut. Das sind dann oft ganz scheußliche Bauten, das kommt dann noch hinzu, ganz eigenartig. Aber klar ist, es ist sehr viel Geld da, was aber auf den verschiedensten Sektoren, je nachdem, wo es angelegt wird, dann eben zu spekulationsbegründeten Preissteigerungen führt. Blasen, die dann nach einiger Zeit wieder zusammenbrechen. Dadurch kommt es zu einer schweren Verunsicherung der Volkswirtschaft. Das schlägt ja immer voll rein in das gesamtwirtschaftliche Geschehen. Also ob es nun um Immobilien geht, um Rohstoffe geht, um Aktien geht, um mal so, oder im Kunstbereich ist Ähnliches zu verzeichnen. Also im Grunde die verschiedensten Objekte werden zu Wertträgern, auf Wertaufbewahrungsorten und kriegen halt eine sachlich nicht mehr begründete Preisentwicklung. Und das wirkt sich halt eben in einer starken Verunsicherung, andauernden Verunsicherung aus. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist eben die Nachfrageschwäche. Ich meine, dadurch gibt es ja große Handelshäuser, Karstadt, Hertie, Praktika, die dann pleite gegangen sind. Also das sind so Symptome dessen, dass eben schon seit Jahrzehnten auch also die Nachfrage in Deutschland schwächelt und dass eben entweder Leute sind wirklich in die Armut gekommen, Hartz IV, Prekariat, Niedriglohnsektor. Andere wiederum haben zwar ihre Arbeitsplätze, werden dort schwer unter Druck gesetzt, was die Menge der Arbeit angeht, aber faktisch der Wert ihres Einkommens sinkt beständig. Und in dem Zusammenhang wird dann immer wieder von verschiedenen Kreisen der Politik, der Industrie, der Begriff der Wettbewerbsfähigkeit und der dafür notwendigen Innovation gerufen. Immer wieder kommt der Begriff Innovation hier in den Raum, dass wir damit unsere Position halten können, unseren Wohlstand erhalten können, nur dadurch, dass wir innovativ werden. Und dabei ist irgendwie auffällig, dass es dabei immer um dieselben Innovationen geht, um immer das vom selben, immer nur das verbessern, was schon vorhanden ist. Und wir hatten schon das letzte Mal angesprochen gehabt, dass vielleicht nicht nur Innovationen zur Verbesserung des materiellen Bereiches unserer Gesellschaft hier angeraten sind, sondern dass es vielleicht auch Innovationen sein sollten, die eben den kulturellen, den gesundheitlichen Bereich, den ganzen sozialen Bereich, vielleicht das das Wohlfühlen, das hier in den Vordergrund stellt, oder auch Räume, Innovationen, Räume schaffen und integrieren, auch Bereiche wie den emotionalen und den spirituellen Bereich, der im Leben vielleicht eine größere Rolle in Zukunft spielen wird. Und deswegen haben wir auch den Begriff nicht des Wohlstandes hier wollen wir hier verwenden, sondern eher den Begriff der Wohlfahrt, der eben eine gewisse Unterscheidung darstellen soll zwischen dem materiellen und dem eher ganzheitlichen Ansatz. Nicht, dass es den materiellen, dass er keine Bedeutung hat, sondern dass wir einfach den nicht zu sehr betonen wollen. Und mit dem Begriff der Innovation wollen wir uns weiter beschäftigen. Und vielleicht hören wir zuerst einmal einen Beitrag von der Hannover Messe 2012, die Rede von Angela Merkel zur Eröffnung dieser Messe. Dann gehen wir zu dem Informationsverständnis weiter ein. Ich weiß, dass natürlich ein weiterer wichtiger Standortfaktor die Innovationsfähigkeit ist. Wir haben gerade gelernt, dass die Niederländer finden, dass wir Deutschen zwar planungssicher sind, aber nicht ganz so kreativ. Ich habe die Spitze verstanden. Und wir werden auch an unserer Flexibilität arbeiten. Und insofern ist es sehr wichtig, dass wir natürlich unsere Forschungsausgaben auch berechenbar gestalten. Wir haben als Große Koalition in unserer Koalitionsvereinbarung festgelegt, dass die 3% für Forschung und Innovation auch weiterhin ausgegeben werden. Dabei trägt die Industrie natürlich einen großen Anteil, aber auch der staatliche Anteil von Bund und Ländern soll berechenbar so mit einem Drittel hinzukommen, dass wir auch die 3% wirklich erreichen können. Wir sind ganz knapp davor, aber wenn wir Wirtschaftswachstum haben wollen, und das wollen wir ja, dann müssen wir eben jedes Jahr unsere Ausgaben steigern und zwar auch so anlegen, dass daraus dann auch praxisrelevante Produkte entstehen können. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, dass wir insgesamt natürlich in Deutschland dabei sind, unsere Weltmarktposition auch weiter zu erhalten, und die Politik versucht dabei nicht zu sehr im Wege zu stehen oder förderlich zu wirken. Herr Grillo hat höflich heute auf gegebenenfalls kontroverse Themen nicht Bezug genommen, aber sie sind mir trotzdem jederzeit im Kopf. Und ich weiß, dass, und das wissen auch die Niederlande, und das zeichnet auch unsere bilaterale Arbeit in Europa aus, dass wir einem unglaublichen Wettbewerbsdruck von Ländern außerhalb Europas ausgesetzt sind. 90% des Wachstums in der Welt finden heute außerhalb von Europa statt. Wir hatten jetzt anlässlich des Nuclear Summit viele Besucher aus anderen Kontinenten. Und ob man mit der südkoreanischen Präsidentin spricht, mit dem chinesischen Präsidenten spricht oder natürlich auch verfolgt, was in den Vereinigten Staaten von Amerika passiert. Überall schlafen die Menschen nicht etwa, sondern sie sind extrem kreativ, extrem innovativ. Und insofern müssen wir uns sputen und alles dafür tun, dass wir unseren Mehrwert auch aus der europäischen Einigung, auch aus dem europäischen Binnenmarkt wirklich nutzen. Das war ein Ausschnitt aus der Eröffnungsrede von Angela Merkel zur Eröffnung der Hannover Messe 2014. Und unser zweiter Teil hat die Überschrift »Das irrgeleitete Innovationsverständnis«. Was hat dieser Beitrag mit Innovationsverständnis denn zu tun, Jochen? Ja, also erstmal würde ich ja sagen, dass das so ganz erstaunlich flach daherkommt. Ich meine, das ist vielleicht auch eine Fähigkeit Angela Merkels, so zu sprechen, so schlicht. Man ist versucht zu denken, oh je, das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn sie nicht unsere Bundeskanzlerin wäre. Also das, da ist eigentlich, man merkt, sie kann eigentlich nicht wirklich wirtschaftlich denken, in wirtschaftlichen Zusammenhängen denken, sondern auch dann, wenn sie von Wirtschaft spricht, spricht sie eigentlich in politischen Kategorien, wenn nicht sogar politisch-militärischen. Also, weil es hat dann schon so den Zug des Kampfs der Nationen. Wobei man auch sagen muss, das ist so der Stoff, aus dem dann zum Beispiel auch die große Weltwirtschaftskrise 1929 folgende war. Also wenn man es gar damit so übertreibt, dass man eben so gar nicht in Kreisläufen denkt, sondern eben in einem Wettbewerb der Nationen. Das heißt also, dass sie nicht das Wohl einer Gesellschaft im Auge hat, ein ganzheitliches Wohl von allen Menschen, sondern dass sie sehr stark das Wohl der Unternehmen im Auge hat, weil sie das Verständnis hat, dass darauf das Wohl der Nation aufbaut. Ja, also sag mal so, ich würde ihr das nicht absprechen, dass sie subjektiv für unser Wohl wirken will. Das denke ich schon auch, ja. Nur sag mal, sie hat kein fundiertes Verhältnis zum Wirtschaftsleben und vertraut naiv den Parolen ihrer Berater, die den führenden Kreisen unseres gegenwärtigen Wirtschaftslebens angehören. Und das ist fatal oder jedenfalls außerordentlich ungünstig. Sie fällt in gewisser Weise auch drauf rein. Ja. Was jetzt natürlich das Innovationsverständnis angeht, da gibt es einfach dann diese Spannung, dass, wie vor im ersten Teil beschrieben, diese Exportorientierung in Deutschland führt zur chronischen Instabilität. Also so kann man nie eine umfassend prosperierende wirtschaftliche Situation erreichen mit diesen beiden Polen der Überakkumulation und der Verarmung, binnenwirtschaftlichen Verarmung. Und jetzt ist es aber so, dass Innovationen es gerade Spielräume erfordern. Und wenn jetzt allenthalben die Unsicherheit wächst, dann führt das reflexartig gesellschaftlich zur Verstärkung der Tendenz, sich am Bewährten festzuhalten. Also dieser exportorientierte Kurs, der führt eigentlich eher zu Neokonservatismen. Das bringt ihr, der Angela Merkel, dann möglicherweise hohe Wahlergebnisse, aber ist eigentlich gerade nicht das, was jetzt Innovation fördern würde. Es ist eigentlich das Gegenteil. Also es ist eigentlich ein Bremsen von einer gesellschaftlich erforderlichen, notwendigen Entwicklung. Ja, also man kann sagen, bitte mehr und Besseres von demselben. Das wäre so das, was so rausklingt aus Ihren Worten. Da gibt es ja diesen einen interessanten Satz. Also erstmal redet sie davon, dass wir also 3% unseres jährlichen Volkseinkommens, so muss man das wohl verstehen, also für Forschung und Entwicklung ausgeben sollten. Da tut sich Deutschland anscheinend schwer, das zu machen. Und dann sagt sie also, und zwar, dass wir das Geld auch so anlegen, dass daraus dann auch praxisrelevante Produkte entstehen können. Da ist sie also dann sofort schon wieder bei dem, was man dann verkaufen kann. Ne? Weiter geht der Spielraum gar nicht. Ne? Mhm. Das ist so, und sagen wir, wir haben ja dann... Also es fehlt eigentlich dieses, vielleicht auch in langfristige und unsichere Produkte hinein zu investieren, in etwas Geld hineinzustecken, wo man gar nicht weiß, ob das wirklich was bringt oder vielleicht auch etwas bringt, wo in ganz anderen Bereichen, die jetzt gar nicht so industriell oder produktorientiert sind. Ja, also man schaut eigentlich gar nicht, was können wir wirklich brauchen, wozu man vielleicht auch mal eine kleine Sekunde oder vielleicht auch Minute der Besinnung einlegen sollte, sondern man schaut nur, oh je, die anderen, die bringen so viel, wie halten wir damit? Ja, das ist an sich kein guter Ansatz. Ja, also ich habe mir gerade den Begriff erhalten notiert gehabt in Ihrer Rede. Das heißt, es geht hier eigentlich um wirklich konservative Position und ja, nicht allzu viel verändern, weil das könnte ja vielleicht unsicher sein, riskant sein. Ja, also sie spricht es ja auch auf. Natürlich ist, dass wir in Deutschland natürlich dabei sind, unsere Weltmarktposition auch weiter zu erhalten. Also das ist eigentlich das Motto, stimmt, das ist eigentlich nicht, da geht es nicht um was Neues, sondern da geht es eigentlich um eine Verteidigung einer Position, die man schon hat. Ne? Jetzt, die international zu Problemen führt, weil letztendlich unser Exportüberschuss die Kehrseite ist, dass andere Länder sich stark verschulden müssen. Ja klar, das ist auch das Fatale, also dass sie denkt überhaupt nicht in Wechselseitigkeit, also wir In Wirklichkeit ist unser Wirtschaftsleben viel verflochtener. Wir können uns eigentlich so ein einseitiges Denken überhaupt nicht leisten. Da gibt es also viele Aspekte unseres modernen Wirtschaftslebens, die sie überhaupt nicht berücksichtigen kann. Mhm. Hast du noch einen anderen Aspekt jetzt gerade noch im Blick gehabt, den du gerade noch erwähnen wolltest? Oder? Ja, wir haben noch einiges auf Lager, aber ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht erstmal Musik machen wollen. Ich denke mal, einen Aspekt kannst du noch aufgreifen. Wir hatten ja mal so ein bisschen uns angeschaut, was fehlt eigentlich da bei der Angela Merkel. Und da fanden wir eben das Thema der überragenden Produktivität, also wo wir einfach sehen, es wird nie mehr, zumal wenn man das weltwirtschaftlich anschaut, die Möglichkeit geben, über die Lohnarbeit alle Menschen mit Einkommen angemessen zu versorgen, weil einfach unsere Produktivität schon zu hoch ist. Ne? Mhm. Damit zusammen die maschinelle Produktivität, sodass wir dafür gar nicht mehr so viel Menschen in Arbeit und Lohn halten können darüber. Ja, dann das andere, der objektive Altruismus sozusagen, dass wir in einem ganz hohen Maß tatsächlich füreinander arbeiten, dass wir nicht von unserer eigenen Arbeit leben, sondern eigentlich immer von den Früchten der anderen erhalten. Also Altruismus ist ja die Selbstlosigkeit, objektiv im Sinne von, dass das allgegenwärtig ist, wenn man genau hinblickt. Meinst du das damit, mit dem Objektiv? Na, ich meine auch ein bisschen damit, dass die Tatsachen unseres Wirtschaftens unserem Bewusstsein davongelaufen sind. Und das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit dem Thema Neoliberalismus, der uns in diese Richtung noch weiter in die Vergangenheit geschoben hat. Also auf der einen Seite arbeiten wir in komplexen Arbeitszusammenhängen, Produktionszusammenhängen weltweit zusammen. Und auf der anderen Seite kriegen wir ein Bewusstsein gepredigt, ein Selbstverständnis, wie wir im Leben stehen, wo sozusagen jeder Robinson mit seiner Familie Robinson auf seiner Insel ist. Ne? Und da klaffen halt enorme Diskrepanzen. Ne? Und das hat auch etwas zu tun mit weltwirtschaftlicher Verflochtenheit. Da gibt es ja zum Beispiel dieses Beispiel, kam eigentlich die Immobilienkrise in den USA ins Laufen. Und da war es auch so, dass man über einige Jahre hinweg hat man in riesigem Ausmaß Kredite an Arme in den USA gegeben, wo man eigentlich wusste, die werden ihre Kredite für ihre Häuschen nicht bezahlen können. Dann gab es natürlich viele Dramen, von denen wir kaum etwas gehört haben. Und irgendwann kriegten die Kreditinstitute Schwierigkeiten, die diese Kredite ausgegeben hatten. Da wackelte dann die Weltwirtschaft. Also das sind so Beispiele dafür, für Interdependenzen, wo wir uns einfach nicht mehr leisten können, einseitig nur unser eigenes Interesse zu sehen. Jetzt wollen wir Ihnen erstmal ein bisschen Verschnaufpause geben und spielen Musik, und zwar von dem Musiker Geraldo Torrecchia, und der Titel heißt Dorme Marina. Ja, also ich denke, in unserem letzten Teil ist deutlich geworden, dass ein Grundproblem, was wir im Moment in unserer Weltwirtschaft haben, das heißt aber in der Wirtschaft, in der wir täglich selber herumlaufen, die Diskrepanz ist zwischen dem, in welchen Verhältnissen wir eigentlich tatsächlich leben, und dem, was davon in unserem Kopf ankommt. Und dass eben unglücklicherweise Frau Merkel, also die Bundeskanzlerin, da uns auch wenig helfen kann, weil sie selber auch nicht weit eindringt in das, was jetzt eigentlich wirtschaftliche Zusammenhänge ausmacht. Und da muss man auch erwähnen, dass wir im Grunde Probleme haben, die man als Probleme einer Überflussgesellschaft ansprechen kann. Das ist eigentlich unsere Realität, dass wir ein Potenzial haben, ein Produktivpotenzial, wo eine Versorgung aller Menschen auf dieser Erde in Reichweite ist, möglich ist, und dass wir aber bewusstseinsmäßig uns immer noch in Horizonten aufhalten, wo wir meinen, jeder müsste um sein Überleben kämpfen als Einzelner. Ja, da sind, und wir werden auch zum Teil durch die neoliberale Ideologie und ihre Umsetzung in konkrete Politik in diesem Bewusstsein künstlich gehalten. Ja, und in diesem Spannungsfeld stecken wir eigentlich. Jetzt dachten wir uns, wir schauen uns vielleicht jetzt mal, was jetzt die Frage der Innovation angeht, des Neuen, der Weiterentwicklung, schauen uns ein bisschen an, was ist das eigentlich, Innovation? Ja, was ist Innovation? Das ist eine interessante Frage. Mal erstmal, der Begriff kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Erneuerung. Und Innovation ist letztendlich, wenn ich eine Erkenntnis gewonnen habe, die ich auf etwas anwenden kann und damit mir etwas verbessern kann, damit es mir leichter fällt, damit ich vielleicht Zeit für etwas anderes habe, damit ich vielleicht bessere Produkte habe oder vielleicht weniger Nebenwirkungen, also umweltschonender. Das kann viele Aspekte betreffen. Zum Beispiel von den Sportlern wissen wir zum Beispiel die Abfahrt, die Skifahrer, die Slalom-Skifahrer, die gehen zum Beispiel geistig vor ihrem inneren Auge eine Strecke, die sie zu fahren haben in einem Slalom, mehrere Mal, also eigentlich 100 Mal so ungefähr, wirklich im Gedanken durch und vergegenwärtigen sich geistig den ganzen Ablauf. Das ist eine Technik, die man jetzt versuchsweise bei Chirurgen anwendet. Und zwar, dass die Chirurgen sich vor einer großen, wichtigen, herausfordernden Operation sich sammeln und dann den Ablauf der Operation geistig durchgehen, vor ihrem inneren Auge schon mal den Film ablaufen lassen, sodass sie dann vorbereiteter sind für die Operation. Und die Erkenntnis ist, dass diese Operationen besser und erfolgreicher vonstatten gehen, als wie wenn sowas nicht gemacht wird. Manche machen das jetzt bewusst, weil man es ihnen diese Technik beibringt. Und andere haben das sowieso schon immer so intuitiv für sich ein Stück weit gemacht. Das ist zum Beispiel eine Innovation, die ich jetzt bewusst erzählt habe, die jetzt nicht eine Produktmaterielle in dem Sinne ist, sondern eigentlich eine organisatorisch innovative, die ist also etwas vielfältiger, diese Innovation, die gar nicht so leicht greifbar ist. Und eine neue Innovation könnte dann sein, dass diese Art von Technik auch in anderen Bereichen dann verwendet wird und damit letztendlich Verbesserungen und Neuerungen implizieren können. Ja, und das Wichtige ist, dass man eben den Innovationsbegriff eben nicht rein nur für Produkte sieht, sondern dass Innovation etwas ist, was für alle Bereiche gilt, auch vielleicht für Prinzipien oder Praktiken im emotionalen und im spirituellen Bereich genauso. Ich finde es ja interessant, das Beispiel, was du genannt hast, weil es so deutlich sich ja im Bewusstsein des einzelnen Menschen abspielt, ne, der eben jetzt die Technik oder die Übung entdeckt, dass er eben in seiner Fantasie etwas vorausnehmen kann. Genau. Und das gilt ja im Grunde auch generell für Innovationen, dass da muss es schon irgendwie Menschen geben, in deren Kopf was stattfindet, oder? Ja, das sind natürlich immer, Innovationen hängen natürlich immer von Menschen ab. Eigentlich in der Vergangenheit immer von Individuen. Deswegen haben wir diese großen, bekannten Erfinder. Ob das jetzt Benzis oder Daimler oder Edison, diese großen technologischen Pioniere jetzt mal genannt, aber die gibt es ja in allen Bereichen dann auch. Und vielleicht die Zukunft liegt, weil die Innovationen immer diffiziler und komplexer werden und auch immer interdisziplinärer. Deswegen kommen natürlich mehr jetzt nicht mehr die Individuen, sondern Kollektive von Individuen hier zum Spielen. Das heißt, solche Techniken dann des Co-Kreierens, in dem wirklich gemeinsam etwas geschaffen wird, tritt hier vielleicht in den Vordergrund. Aber ist es nicht auch eine enorme Herausforderung jetzt, wenn mehrere Menschen an einem Problem arbeiten? Also ich denke, das setzt doch voraus, dass sie wirklich Teamarbeit können, dass sie, sagen wir jetzt, nicht nur an das eigene Gut rauskommen denken, weil das dürfen doch nur noch Blockaden sein, oder? Das heißt, es setzt voraus, dass wir Innovationen im sozialen, ich sage jetzt mal, sozialen Körper haben. Das heißt, Innovationen auch haben, die das Miteinander neu gestalten lassen. Das heißt auch, wie komme ich miteinander besser zurecht? Wie gestalte ich den emotionalen Bereich in der Zusammenarbeit mit den anderen, mit mir, wie spielt es zusammen? Das können zum Beispiel Innovationen auch sein in dem Bereich. Ja, und dann gibt es aber noch einen anderen Aspekt vielleicht, nämlich, da hast du dir wahrscheinlich auch darüber Gedanken gemacht, was sind eigentlich günstige Umstände für Innovationen? Also Voraussetzungen für Innovationen sind ja eigentlich Fragestellungen. Die setzen auch voraus, dass ich erstmal beobachte, Achtsamkeit habe und reflektiere, was ich beobachte. Und daraus Muster dann heraus sich bilden und die auch wiederum prüfe, ob die stimmen. Und und dadurch kann ich natürlich erstmal einen Zusammenhang finden, der letztendlich irgendwo eine Verbesserung, eine Veränderung beinhaltet, die man als Innovation bezeichnen kann. Und wichtig ist in dem Zusammenhang als Bedingung, um Innovationen gut zu finden, ist eigentlich Freiräume. Ja. Das heißt, dass Menschen wirklich diesen Freiraum haben, über etwas nachzudenken, etwas zu beobachten und so ihr, ja, ich sage mal, geistiges Auge, auch aber natürlich ihr visuelles Auge, durch unsere Lebensverhältnisse oder unser Leben, unsere Situationen schweifen lassen, um dort Dinge zu erkennen, wo Dinge vielleicht besser gemacht werden können. Besser im Sinne für Kultur, Gesundheit, Wohlstand, Wohlfahrt, all diese Bereiche. Und das ist eben zunehmend, kommt hier der Bereich eben des emotionalen, kulturellen, gesellschaftlichen herein und nicht mehr der Produktbereich. Das finde ich eben interessant, weil, sagen wir, wenn ich mir so die Worte Angela Merkels nochmal im Ohr klingen lasse, dann würde ich sagen, du sprichst von Spielräumen, sie spricht vom Wirtschaftskampf, da gibt es eine gewisse Spannung. Ja, also ich habe ja grundsätzlich mal bei ihr auch rausgehört gehabt. Sie hat diese Spitze des holländischen Premiers aufgegriffen, dass der sagt, wir sind viel zu sehr, zwar gut in der Bereich Planungssicherheit, was er schätzt, aber zu wenig Flexibilität. Und im nächsten Moment sagt sie, ja, ich habe alles verstanden. Und dann rechnet sie vor, wie berechenbar denn sie als Regierung sein will. Also letztendlich wiederum Planungssicherheit, das heißt den Punkt der Flexibilität, der hier angesprochen worden ist, hat sie überhaupt nicht verinnerlichen können in dem Augenblick. Und Flexibilität hat auch was mit Räumen zu tun und nicht eben alles festgezurrt und gerechnet und der muss was beitragen und der andere, sondern wirklich Räume, wo man sich dann entwickeln kann. Ja, also da taucht schon ein gewisses Spannungsverhältnis auf. Vielleicht hören wir jetzt mal den Titel Welcome to Nova von Emi Tremus. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Innovation im Rahmen unserer Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen. Und gerade eben haben wir uns angeschaut, was sind denn die Voraussetzungen für Innovationen. Und vielleicht ist dadurch schon klar geworden, dass es hier ein unterschiedliches Innovationsverständnis gibt zwischen dem, was unsere Bundeskanzlerin im Auge hat und dem, was vielleicht für unsere zukünftige gesellschaftliche Entwicklung notwendig ist. Und unser vierter Teil jetzt hier beschäftigt sich mit dem Thema Grundeinkommen als Innovation oder Innovation durch Grundeinkommen. Das ist so die Linie, wo wir uns hinentwickeln wollen. Und das Ganze nach unserem Verständnis hat etwas mit Wohlfahrtsentwicklung zu tun. Vielleicht willst du da noch ein bisschen schon mal einsteigen zu dem Thema Wohlfahrt, Jochen. Ja, also vielleicht möchte ich noch mal das ausdrücklich sagen. Das Interessante ist ja, dass, jetzt bin ich ganz rausgebracht, weil ich plötzlich wieder die Sabine aufgetaucht ist. Das ist ja, ja, die sitzt plötzlich im Technikstudio. aber wir wollen ja doch unseren roten Faden noch etwas weiterführen. Also das Spannende oder das Markante ist, dass bei Angela Merkel eigentlich Innovation zu einer Art Kampfinstrument wird oder Zauberinstrument, kann man auch sagen, um jetzt in der weltwirtschaftlichen Konkurrenz zu bestehen. Und Jürgen aber gerade rausgearbeitet hat, dass Innovation etwas zu tun hat mit Beobachtung, etwas mit Denken, mit Erkennen und auch etwas mit Spielräumen. Ne? Also wo man erstmal was ausprobiert und wo man auch eine gewisse Entspannung, eine gewisse Verbundenheit auch mit anderen Menschen hat, mit denen man zusammenarbeitet, dass man da auch im Grunde kreative Felder braucht. Und so kann man also schon in aller Ruhe sagen, dass dieser Kurs, den Frau Merkel da vor sich hat, im Wesentlichen so nicht funktionieren kann. Jetzt kann man natürlich auch andererseits feststellen, wenn man jetzt mal unsere tatsächliche weltwirtschaftliche Situation in den Blick nimmt, da hätten wir es ja eigentlich ganz dringend nötig, mal uns anzuschauen, in welcher Situation leben wir denn eigentlich. Da wäre also als allererstes erstmal Erkundung und Erkennen gefragt, um dann eben zu neuen Formen zu kommen, wie wir auf der Grundlage der Produktivität, die wir haben, unser Leben gestalten, unser Leben einrichten. Da ist für mich auch ganz klar gleich das Thema Grundeinkommen vor der Tür. Vielleicht steht hier die Frage im Raume, nicht wie geht es einer Wirtschaft besser, wie geht es unserer Volkswirtschaft besser in dieser Wettbewerbssituation, die wir international haben, sondern die Frage, wie geht es unserer Gesellschaft besser? Ja. Und wie können wir gesellschaftliche Verhältnisse schaffen, die sowohl einer guten materiellen Versorgung, die Industrie ja bedienen soll, dient, sondern die auch anderen Bereichen dient. Und vor allem im Hinblick auf die Thematik, dass ja sehr viel Rationalisierung stattgefunden hat. Also Produktivität haben wir en masse, in großen Mengen. Wir können unsere Bevölkerung alle versorgen. Wir haben also eigentlich kein Produktivitätsproblem, sondern wir haben eigentlich ein Verteilungsproblem. Und dabei geraten Menschen unter die Räder. Und Grundeinkommen ist vielleicht der Gedanke, mit dem man sich überlegt, Moment mal, wie verteilen wir die Dinge und neu und wie kann daraus Neues entstehen und was kann dadurch Neues entstehen und zu was führt das in unserer Gesellschaft dann auch? Das sind für mich so die Fragenkreise, die beim Grundeinkommen sich mit mir verbinden damit. Ja, und sag mal, das denke ich, muss man Frau Merkel vorhalten, dass sie ihre eigentliche Aufgabe von der Politik her, dem Wirtschaftsleben die nötigen Grenzen zu setzen und das gesamtgesellschaftliche Wohlergehen im Blick zu haben, dass sie der nicht nachkommt. Also wir haben ja dann mal uns das Wort Wohlfahrt ausprobiert. Das hat ja auch eine Geschichte, das ist auch nicht zufällig, der Wohlfahrtsstaat sozusagen. Wohlfahrt jetzt als Ausdruck dessen, dass eben das Gesamt der Gesellschaft blüht. Und natürlich hat das auch den Aspekt, dass eben auch alle Menschen, die teilhaben, letztlich alle auf der Erde, aber dass sie ihr Leben bejahen können, dass es ein lebenswertes Leben ist. Ne? Und dass sie sich nicht nur als Arbeitsmaschinen erfahren müssen, die bestenfalls noch auf das Rentenalter hoffen, ja, weil dann vielleicht noch mal das Leben ein bisschen anfängt oder anfangen kann. Und ich denke mir, das ist eben, da brauchen wir eine Kursänderung. Dieser Neoliberalismus hat im Grunde ja systematisch die sozialen Sicherungssysteme weltweit bekämpft, hat uns zurückwerfen wollen auf das Verständnis als Einzelmensch. Das hat ganz stark die private Vermögensbildung nach vorne gepusht und hat letzten Endes diese Überakkumulation an Leihkapital hervorgebracht. Wir können dieses Leihkapital gar nicht gebrauchen. Es gibt damit nichts zu bauen, herzustellen. Wir bräuchten dieses Geld, um als gesamte Gesellschaft wieder schöner leben zu können, fruchtbarer leben zu können. Wir bräuchten es für Bildungswesen, wir bräuchten es für kulturelle Arbeit, wir bräuchten es für ein besseres Gesundheitswesen. In all diesen Bereichen haben wir im Grunde eine Verarmung, eine Verödung. Und diese Verödung macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, man muss eben klar begreifen, das Kapital, was man weder für den privaten Konsum der Wohlhabenden, was die nicht mehr brauchen für ihren Konsum und was auch niemand zum Leihen braucht, das sollte eben verbraucht werden, um kein Unheil anzurichten. Und zum einen mal ist Grundeinkommen eine Innovation an sich, weil es wirklich hier eine Veränderung, vielleicht eine gehoffte Verbesserung der Verteilungsfragen in einer so hochkomplexen und hochrationalisierten Industriegesellschaft beinhaltet. Und zum anderen, weil zuvor hatten wir ja genannt gehabt, dass Innovation Freiräume braucht. Und Grundeinkommen würde ja den Menschen Freiräume geben, ihr Leben zu gestalten oder auch in ihrem Leben Fragen nachzugehen, die sie interessieren. Und daraus ist unsere Erwartung, dass dann auch verschiedene Innovationen entstehen. Dabei denken wir jetzt nicht unbedingt jetzt wieder an neue produktive Produkte oder sowas, ein neues Automobil, was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn vielleicht dann auch jemand ein ökologisches Mobil in den Sinn käme, vielleicht aber auch um ganz andere Dinge, vielleicht auch um Bereiche des Gemeinschaftlichen. Das heißt auch die vielleicht erstmal der Frage nachgehen, ja, für was ist eigentlich unser Leben? Was ist der Schwerpunkt und Zielsetzung unseres Lebens? Und darauf dann basierend zu neuen Ansätzen, Lösungen kommen, Dinge ausprobieren und dadurch innovativ werden. Das finde ich den entspannenden Bereich, den ein Grundeinkommen ermöglichen kann. Und der würde dann durchaus zu einfach mehr Gemeinschaft dann führen, ein ganz anderes Miteinander dann ermöglichen. Ja, ich denke, das Grundeinkommen ist unserer tatsächlichen volkswirtschaftlichen Produktivität angemessen. Und es würde uns Freiräume geben, sowohl im Hinblick auf das Arbeiten wie im Hinblick auf den Umgang mit Vermögen. Freiräume, die wir brauchen, um uns gesamtgesellschaftlich und als Menschen weiterzuentwickeln. Und das wird letzten Endes auf das Wirtschaftsleben auch wieder zurückwirken, produktiv zurückwirken. Ich denke, das ist der Weg, um zu wirklich nötigen Innovationen zu kommen. Und Innovation hat immer etwas Ungewisses natürlich drin. Man weiß nie, ob am Ende der Arbeit, der Denkarbeit, der Freude darüber nachzudenken, auch etwas Brauchbares, Verwendbares, Sinnvolles natürlich herauskommt. Und vielleicht liegt darin die Angst, die viele gegenüber so einem Ansatz und Konzept auch hegen und die sie davor zurückschrecken lassen, vor dieser Unsicherheit, was denn da alles passieren könnte. Und die deswegen den Gedanken schon gar nicht zulassen wollen. Das ist natürlich ganz schade an der Stelle. Jetzt sind wir schon ziemlich zeitlich vorangeschritten. Ich denke, wir müssen jetzt hier diesen Gedankenkreis langsam schließen. Möchtest du noch ein Wort vielleicht noch? Gerne, bitte. Im Grunde ist es ja gut so, dass letztlich die menschliche Denkfähigkeit, Erkenntnisfähigkeit nicht in Kalkulationsschemata zu pressen ist, ne? Dass sie sich dem entzieht. Es gibt doch Hoffnung. Gut, gleich kommen wir zu den Tipps, Hinweisen und Terminen. Zuvor hören wir Esther Garcia mit Synchrony. So, die Männerwirtschaft hat doch jetzt Überraschung bekommen und die Sabine ist bei uns jetzt im Studio hier drin und die wird jetzt zu unserer Entlastung die Hinweise, Tipps und Termine verlesen. Okay, Jürgen, das mache ich. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Der 46. BGE-Café findet statt am 3. Mai. Das ist natürlich wieder ein Samstag von 13 bis 15 Uhr in der Bio-Brotbar Müllerstraße 46. Das war doch mal die Fritz-Mühlen-Bäckerei. Die Initiative Grundeinkommen München trifft sich im nächsten Monat, steht hier. Oh, Leute, am 7.5. um 19:30 Uhr in der Nikolaistraße. 17. Was habe ich gesagt? 15, ne? In der Nikolaistraße 17. Entschuldigung, wie bin ich dann auch noch im Erdgeschoss? Es wird das dritte Kapitel von Peter Selk gelesen. Nein? Doch. Und dann ist auch noch das Thema, wie geht es uns selbst zurzeit mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Und dann gibt es noch eine BR-Sendung, an der wir alle teilgenommen haben. Den schauen wir uns an, den Film. Ah, cool. Vom 7.4., der wurde ausgestrahlt in der Primetime damals von 20.15 Uhr bis 21 Uhr, so viel ich weiß. Ich habe es auch gesehen. Ich fand es sehr humorvoll. Also kommen Sie am Mittwoch, den 7. Mai um 19:30 Uhr in die Nikolaistraße 17. Es ist open for everybody. Dann gibt es die Gruppe BGE4U am Donnerstag, den 15. Mai von 19:30 Uhr bis 22 Uhr im Eine Welthaus Schwanthaler Straße 80 Rückgebäude 2. Stock. Und wie üblich wird der Raum im Aushang zu finden sein. Weitere Hinweise und Informationen, auch wie üblich, auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen, das UE bitte, .de. Und ich glaube, ich darf jetzt noch eine Musik ansagen. Ja, ich bekomme hier ein Zeichen, dass ich das darf. Stereo Resonance Positive Emotions. Bitte, lieber Felix, danke. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Redaktionen im Studio waren Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und unser Überraschungsgast ist die Sabine Heisner. In der Technik wurden wir begleitet von Felix Jakowitz. Die Wiederholung der Sendung können Sie hören auf LoRa am kommenden Mittwoch, den 30.04. von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB+. Der nächste Termin für unsere Sendung ist der 28. Mai und das Thema ist noch offen. Hier jetzt auf LoRa München hören Sie ab 20 Uhr das Institut für sozialökonomische Wirtschaftsforschung mit dem Thema Europa am Scheideweg, die Krise und Spaltung Europas, ein Vortrag von Leo Mayer vom 10. April 2014. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Ciao. Ja, tschüss.